Dank der großen Fürsorge des Marschalls Kim Jong-un wurden die Delegierten der Kinderorganisation für die Feierlichkeiten zum 70. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation die Delegiertenausweise mit den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il verliehen. Eine Veranstaltung zur Verleihung der Delegiertenausweise fand am 3. Juni im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt.